Es ist mal wieder soweit, Aliens landen auf unserer wunderschönen Erde und sie kommen von oben mit riesengroßen eierförmigen Raumschiffen. Kaum haben sie die Raumschiffe auf allen Kontinenten geparkt, herrscht allerdings Schweigen. Das ist die Ausgangssituation von Denis Villeneuves Science-Fiction-Film Arrival. Dann kommt die Sprachwissenschaftlerin Louise Banks ins Spiel, die nämlich dem Militär helfen soll, Kontakt zu den Aliens aufzunehmen. Hier ist etwas, das Sie mir übersetzen müssen. Warum sind Sie hier? Können Sie uns verstehen? Woher kommen Sie? Jetzt haben Sie es gehört. Was sagen Sie dazu? Wie viele? Wie viele was? Sprechen da? Zwei. Gehen Sie davon aus, dass Sie nicht gleichzeitig gesprochen haben. Ein Ausschnitt aus Denis Villeneuves Arrival, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und vom Raumschiff direkt im Studio gelandet ist jetzt mein Vollbildkollege Patrick Wilinski. Hallo, hallo. Sag mal, was macht Arrival zu diesem etwas anderen Science-Fiction-Film? Die Stille und vor allem diese Unaufgeregtheit, also diese erste Dreiviertelstunde des Films gehört wirklich zum Aufregendsten, was du seit langem gesehen hast, weil eigentlich nichts passiert. Bei Alien-Filmen ist ja immer die Frage wichtig, wie landen sie? Und du hast sie ja schon beschrieben, still und leise kommen da diese Eier aus dem Himmel, sie berühren nicht mal die Erde, sondern die eine Spitze dieses Raumschiff-Eis schwebt so ein bisschen über der Erde. Und dann ist Stille und dann weiß man gar nicht, was passiert. Dann wird Louise Banks geholt und wie sie schon zu diesem einen Raumschiff in Amerika, das landet in Montana, hingebracht wird. Bei Nacht wird sie abgeholt von Militärs, dann ist sie in dem Hubschrauber und kommt beim Sonnenaufgang an in dieser Talsenke und wie die Sonne da aufgeht und der durch den Helikopter verursachte Wind wie Wellen durch dieses hohe Gras fegt. Ich habe das, ehrlich gesagt, so eine schöne Landschaftseinstellung schon seit langem nicht mehr gesehen. Und dann beginnt halt der zweite Akt hier des Alien-Films, die Annäherung an die andere Rasse. Und wie das hier gezeigt wird, nämlich aus der Sicht einer Sprachwissenschaftlerin, die dann anfängt zu übersetzen, das ist verrückt. Und das ist vor allem so unaufgeregt erzählt, dass du denkst, könnte auch eine Dokumentation sein. Unaufgeregt erzählt, wie inszeniert Villeneuve denn diesen Übersetzungsprozess? Es ist wirklich so, dass ein ganz starkes linguistisches Programm abgefahren wird. So muss man das sagen. Sie ist Linguistin, sie kennt ihre Theorien, sie nennt die Theorien auch ganz häufig in den Dialogen. Und so kriegen wir erstmal erzählt, dass wir erstmal ein Vokabular brauchen, um mit den Aliens zu sprechen. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass sie verstehen, was eine Frage ist. Okay? Dass das hier eine Bitte um Information ist und eine Antwort erfordert. Dann müssen wir den Unterschied zwischen ihr beide hier und ihr alle, die ihr hier gelandet seid, klar machen. Weil wir nicht wissen wollen, wieso unsere beiden Montana-Aliens hier sind. Wir wollen wissen, wieso sie alle hier gelandet sind. Wir müssen herausfinden, ob sie bewusste Entscheidungen treffen oder ob ihre Motivation instinktiv ist und sie eine Warum-Frage überhaupt nicht verstehen. Und vor allem brauchen wir ausreichend gemeinsames Vokabular, um ihre Antworten zu verstehen. Und nachdem wir gelernt haben, dass wir erstmal verstehen müssen, was ist eine Frage und wie können wir das formulieren, dass wir die alle meinen auf der Erde und nicht nur diese beiden in Montana, dann begegnen sie diesen Aliens. Das sind dann so eine Handmonster, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Baumstumpf und wo meine Finger sind, sind halt die Äste des Baumes oder die Wurzeln des Baumes in dem Fall eher. Und wenn Louise dann quasi ein Wort wie Hallo oder Mensch oder Frieden zeigt auf ihrem kleinen Board, dann machen die, diese Heptopods heißen sie dann später im Film, so eine Art Tintenkreis. Und dann kommunizieren die beiden und das geht relativ lang. Und ich hätte noch stundenlang zugucken können, wie Louise anfängt zu begreifen, in diesem Kreis steckt vielleicht nicht nur ein Wort, sondern schon eine ganze Geschichte. Also sie verlässt wirklich unser Verständnis von Sprache und nähert sich diesem komplett anderen Verständnis. Und ich dachte wirklich, das ist hier eine Vorlesung zum Thema Linguistik. Das könnten auch andere Menschen sein, sind dann in dem Fall Aliens. Aber es geht einfach darum, wie kommen wir zusammen? Wie können wir zusammen reden? Was sind die Hindernisse, die wir überwinden müssen? Das ist unglaublich spannend. Ist ja auch interessant, dass Denis Villeneuve sich einem Science-Fiction annähert. Inwieweit verweigert er sich vielleicht auch diesen üblichen Genre-Momenten, weil klassisches Science-Fiction eben dann auch immer verstärkte Action-Momente zu bieten hat. Also Action in dem Fall gibt es so gut wie keine. Also du wartest auf Explosionen und auf irgendetwas, dass die Welt dann quasi untergeht. Roland Emmerich, also Männchen kommen raus und sagen Hallo, Friede oder Krieg, meistens lustigerweise immer Krieg. Nein, es ist hier permanent still. Wir beobachten Louise, wie diese Frau in ihrem Alltag dahin geht und mit diesen Aliens kommuniziert und diese Sprache dechiffriert. Aber es gibt natürlich die anderen Menschen, in dem Fall das Militär. Und das Militär ist sehr ungeduldig, weil die Russen haben ja auch ihre Aliens und die haben auch ihre Linguisten. Und diese Linguisten sagen, Es sind Waffen, es kommt zum Krieg und es passiert, was immer passiert. Guck dir nur die Nachrichten an. Die Russen und die Chinesen rüsten zum Krieg. Die Amis werden ungeduldig und sagen, sollen wir auch mitrüsten oder nicht? Und dann kommen so gewisse Genre-Elemente hinein, in dem Fall bei Denis Villeneuve. Aber das, was diesen Film durchzieht, und Villeneuve ist ein Meister der Tonlagen. Alle seine Filme haben so eine Mischung aus Faszination, Erwartungshaltung und auch Angst. Mhm. Und das durchzieht diesen ganzen Film. Und das siehst du in allen Figuren, von der Louise bis zu dem General, gespielt von Forest Whitaker. Alle wissen nicht, Krieg oder warten, reden oder nicht reden. Und das ist unglaublich spannend. Der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte von dem amerikanischen Schriftsteller Ted Chiang. Welche Rolle spielt eigentlich diese literarische Vorlage? Das Interessante bei Ted Chiang ist, dass er, glaube ich, nur 5 oder 6 Kurzgeschichten bisher geschrieben hat und das Doppelte an Preisen eingeheimst für diese Kurzgeschichten. Er war nämlich Informatiker. Und die Kurzgeschichte, auf der Arrival basiert, die ist in sich kodiert. Und du merkst plötzlich, und ich verrate nicht so viel, das ist kein Spoiler an dieser Stelle, dass die Geschichte selber so erzählt wirst wie diese Kreiszeichen der Aliens. Also alles ist schon in der Dramaturgie kodiert. Und das ist die Vorlage, die sie wirklich kongenial umgesetzt haben auf der Leinwand. Und seine große Leistung ist eben, die Sprache und die Linguistik so als dramaturgisches Element zu nehmen für einen spannenden Science-Fiction-Film. Wie reiht sich jetzt abschließend dieser Film in andere ähnliche Filme ein? Zum Beispiel Christopher Nolans Interstellar oder Robert Zemeckis Contact? Ja, also Contact und Interstellar, das waren Filme, die darauf beharrt haben, bei uns geht es vor allem auch um astrophysische Theorien. Ja, das war einmal ganz klar schwarze Löcher bei Interstellar, aber auch bei Contact. Also die haben ja auch mit Wissenschaftlern gearbeitet und irgendwie, auch wenn es verrückt war bei Interstellar am Ende, konnte man es irgendwie, sagen wir mal, mit einem schwarzen Loch erklären. Das will Arrival gar nicht. Bei Arrival ersetzt die Aliens mit anderen Menschen und dann reicht es schon. Es geht wirklich um dich selber. Darum, dass wir zwar die gleiche Sprache sprechen, aber dann doch zu Missverständnissen kommen und streiten und wie dumm der Mensch eigentlich ist und beschränkt er ist und warum immer die Chinesen dann zum Wettrüsten und die Amis dann mitrüsten, statt sich mal wirklich hinzusetzen und miteinander zu reden. Aber vielleicht braucht man immer so eine tolle Linguistin, wie sie Amy Adams spielt. Das war mal ein Plädoyer für den neuen Film von Denis Villeneuve. Der heißt Arrival, kommt am nächsten Donnerstag in unsere Kinos. Vielen Dank an Patrick Wilinski. Bitte, zurück ins Raumschiff.